So, einen wunderschönen guten Abend. Es ist Dienstagabend, 13.12.20 Uhr. Wir sind im Team Polgef. Ich begrüße alle Anwesenden, sowohl Teilnehmer als auch Zuhörer. Hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Und dann lasst uns doch gleich mal in Medias Res gehen. Gibt es irgendwelche organisatorischen Dinge, die ihr gerne sagen möchtet? Mir will scheinen, dass das nicht der Fall ist. Dann gehen wir gleich mal in die laufenden Projekte. Ich habe mir erlaubt, noch eine Kleinigkeit mit dazu zu schreiben, nämlich das mit der VG Wort und den Online-Angeboten der Universitäten. Dazu hat die Piratenpartei Stuttgart einen schönen Artikel geschrieben und da könnten wir eigentlich reinhauen, weil das ja nun wirklich Bildung B und verhindert. Folglicherweise gibt es hier die Frage, konzertierte Aktionen deutschlandweit, Flyer, Dinge, was fällt euch dazu ein? Och, kommt nicht alle gleichzeitig. Michael, sag mal was. Ja, also kann man machen, aber dann müsste man das größer aufbohren, weil dieses Thema alleine so zu bearbeiten, ist schwierig. Da reicht das, was die Stuttgarter geschrieben haben, finde ich ganz gut. Aber wenn man jetzt einen bundesweiten Flyer macht, dann sind wir beim Urheberrecht, dann sind wir beim OER, da sind wir bei allem Möglichen. Und das wäre dann ein bisschen größer. Da kann man im Endeffekt eine Themenwoche von machen, wenn es sein muss. Okay, wollen wir mal einen Termin machen, wo wir uns zu dem Thema zusammensetzen, mal ein bisschen die Köpfe zusammenstecken und gucken, was wir da so aufnehmen können? Können wir machen. Ja, also diese Frage geht an alle, weil dazu natürlich alle eingeladen sind. Michael Bernd, du bist ja auch da. Themenwoche oder dergleichen können wir ja auch machen. Ja gut, wann hättet ihr denn Zeit, diejenigen, die sich daran beteiligen können und möchten? Das geht übrigens auch unten in den Zuhörerraum, dass wir uns dazu mal zusammensetzen können. Gute Frage. Lass mich erstmal diese Woche rumkriegen und dann nächste Woche kann ich dann mehr sagen. Okay. Michael, würdest du dazu einfach mal irgendein Doodle oder sowas aufsetzen, dass wir uns da mal zusammen tun können und den ins Protokoll pasten? Kann ich machen. Das ist doch mal wunderschön. Okay. Und dann sind wir bei den bundesweiten Themenwochen und Michael Bernd, dein Auftritt. Ja, ich habe es ja reingeschrieben. Wir haben die Infoveranstaltung am Donnerstag absagen müssen. Es war so, wir hatten einen Einladungstext mit Patrick abgesprochen und an Alexander und Christos geschickt mit der Bitte, die Mitglieder zu informieren, also diese Einladung von Patrick an die Mitglieder zu schicken. Da ist dann erstmal nichts passiert. Dann habe ich zweimal nachgefragt bei den beiden, habe auch keine Antwort bekommen. Und gestern Abend haben wir uns dann entschlossen, das abzusagen, weil die Erfahrung bei der letzten Themenwoche war, wenn eben nicht direkt beworben wird, dann nimmt praktisch keiner teil. Und wir können es Patrick nicht zumuten, am Donnerstag für eine Handvoll von Leuten da einen Termin im Dicken Engel wahrzunehmen. So, insofern ist das jetzt erstmal abgesagt und ich glaube, weder Christos noch Alexander sind da, weil es wird uns natürlich schon interessieren, warum wir keine Rückmeldung bekommen haben und wie es weitergehen soll. Okay, ja, wie es weitergehen soll, ich würde mal sagen, jetzt das Einverständnis der Anwesenden vorausgesetzt, eventuell einen neuen Termin finden, so kurz nach Weihnachten, aber nicht am 6.12. Und dann mich mal ein bisschen schütteln und dann gucke ich mal, dass ihr die Einladung auch entsprechend rauskriegt, dass da eine Aktionsmail rausgeht. Wäre das okay? Nein, also bevor wir mit Patrick noch einen weiteren Termin abstimmen, möchten wir wirklich so die Zusage haben, dass das dann auch passiert, dass die Einladung auch wirklich an die Mitglieder rausgeschickt wird. Und dann machen wir das natürlich gerne. Ja, wie gesagt, da würde ich mich dann drum kümmern. Aber ich bräuchte halt einen Termin, damit die Einladungen rausgehen können. Und da haben wir wieder unsere drei Probleme. Nein, also wir können ja mit Patrick neuen Termin dann abstimmen. Aber es muss ja auch noch geklärt werden, wie das Logbuch dann finanziert wird. Weil es soll sich ja die Themenwoche dann anschließen. Das ist übrigens in Vorbereitung und so weiter, also das läuft alles normal. Okay, das ist schön. Ja, das mit dem Logbuch. Es sind ja doch ein paar Menschen aus den Landesverbänden da. Die gute Frage ist, kriegen wir das über die LVs finanziert? Ja, das ist eine Frage der Höhe. Also im letzten Jahr, beziehungsweise jetzt im ablaufenden Jahr, scheint es ja nicht ausgereicht zu haben, was die Landesverbände gegeben haben, beziehungsweise die Summe, die da für die Landesverbände jeweils angesetzt wurde. Denn nach Auskunft von Gordon ist es ja so, dass das Material zur letzten angedachten Themenwoche überhaupt nicht produziert wurde, weil eben kein Geld da war. Ja, das ist natürlich nicht gut. Verzeihung. Da würde ich aber gerne ergänzen, dass die Situation deshalb so entstanden ist, weil ich glaube, es war die Themenwoche Open Antrag schon oder BGE, von vielen der Wunsch geäußert wurde, auch noch Material zu bekommen. Ich meine, es war Kommunalwahlkampf in Hessen und so weiter. Es wurden dann auch noch Sticker plötzlich gewünscht und gedruckt. Das ist also nicht entsprechend der ursprünglichen Planung damals abgewickelt worden, hat dann mehr Geld gekostet und dann passte es zum Schluss nicht mehr. Also da brauchen wir wirklich exakte Absprachen, an die sich dann auch gehalten wird, damit wir das finanziell eben sauber durchplanen können. Okay. Ja gut, Entschuldigung. Verzeihung. Dann würde ich mal sagen, die Themenwochen-Orga-Gruppe, könnt ihr bis zum nächsten Dienstag mal eine Übersicht machen, was gegebenenfalls an Material zur Verfügung gestellt werden könnte, was schon gewünscht wurde bisher, wie die Kosten dazu aussehen, so dass wir dann nächste Woche eventuell mal drüber reden können, ob die Kollegen aus den Landesverbänden sich da finanziell beteiligen möchten. Das kann ich grob im Prinzip jetzt schon sagen, weil wir hatten ja damals zur ersten Themenwoche die Logbücher mit 400 Euro veranschlagt. Vier Themenwochen im Jahr waren 1600 Euro. Das Geld kam dann ja auch zusammen. Und wenn aber dann zusätzlich noch Flyer gedruckt werden sollen und anderes Material, dann muss das eben aus einem extra Topf finanziert werden. Das muss man sich halt überlegen. Ja, okay. Gut. Gibt es unter den Anwesenden jemanden, der ein Rundschreiben machen kann an die politischen Geschäftsführer der Landesverbände mit der Schilderung des Problems und der Bitte um Rückmeldung, welche Materialien sie gerne haben möchten zu der nächsten Themenwoche, so dass wir das dann tatsächlich bis nächsten Dienstag vorliegen haben, eventuell auch dann abschätzen können, wie viel es dann tatsächlich werden könnte und dann mal den Hut rumgehen lassen in den Landesverbänden. Ihr dürft jetzt gerne alle Ja sagen. Ich kann euch auch einmal kurz abfragen. Jürgen? Ich halte das nicht für sinnvoll. Ich würde einfach sagen, es soll eine Summe festgelegt werden und diese Summe, ja, die werden wir doch aufbringen. Da sehe ich also das wenigste Problem drin. Jürgen, aber das Problem ist einfach, wenn wir nicht... Lass mich bitte zu Ende reden. Jetzt erst die Landesverbände fragen, da kommt nichts. Also wenigstens fast nichts. Da hast du nichts von, was die gewünscht werden oder was da gewünscht wird. Der Michael kann doch sagen, es kosten Flyer, kosten so viel, das Logfile kostet so viel, dann haben wir eine Summe für dieses Mal und das kriegen wir doch locker zusammen. Also da habe ich überhaupt kein Problem. Ja, ich an sich auch nicht, aber Michael scheint ja den Eindruck zu haben, dass es doch etwas schwierig abzuschätzen ist, wenn man nicht ganz genau weiß, wie viel der Spaß denn kosten sollte. Und dann würde ich es einfach abfragen bis nächsten Dienstag. Und wer nicht antwortet, hat Pech gehabt. Können wir nicht da einfach halt halber sagen, beim letzten Mal hat es für 3 Themenwochen gereicht, jetzt erhöhen wir die Gesamtsumme um ein Drittel, dann reicht es auch für 4? Das können wir auch machen, aber ich würde mich jetzt im Moment einfach erstmal um die Finanzierung der nächsten Themenwoche kümmern, weil die ist ja dann auch relativ bald, dass die uns ins Haus steht und der Krempel muss ja fertig gemacht werden. Krempel? Ja, das ist meine etwas flapsige Art zu sagen, die Unterlagen. Also eine Frage, Michael, wenn nochmal 1.000 Euro, ich sag's jetzt einfach, wenn nochmal 1.000 Euro da wären, wird das erstmal für diese Themenwoche reichen, inklusive Flyer? Logbuch 400, Flyer-Umfang 1.000 Stück, 150 Euro höchstens. Also 1.000 brauchen wir nicht. Aber ich kann mich da mit Stefan abstimmen. Wir können da dann fürs nächste Mal eine konkrete Summe festlegen. Also nächsten Dienstag, euch sagen. Okay. Das fände ich gut. Und die mit der Summe gehen wir dann in die Landesverbände. Okay, dann machen wir das so. Steht dann auch so im Protokoll und fragen wir dann nächste Woche ab. Okay, weiteres zu den Themenwochen? Gut, dann sind wir jetzt bei den Wahlkämpfen. NRW, ist jemand da, der was sagen möchte? Die tun Dinge. Im Saarland ist heute gleichzeitig Landesvorstandssitzung, weswegen offensichtlich wohl keiner hier ist. Seit der letzten Woche gibt es aber keine größeren Neuigkeiten. Der Wahlkampf Schleswig-Holstein steht aus mir völlig unerfindlichen Gründen gar nicht drin. Ist aus Schleswig-Holstein jemand da, der was sagen könnte? Die tun also auch Dinge und wir müssen bis zum nächsten Mal die Vorlage fürs Pad anpassen. Projektgruppe Wahlkampfanalyse, es steht immer noch so drin, Klausch. Klaus. Er ist da, ich kann ihn sehen, aber er kann mich wohl nicht hören. Okay, gut. Tut Dinge. Bundestagswahlkampf. So, da ist Inavigo am dransten. Ja, kurz nur. Also zum letzten Mal habe ich ja schon sehr viel gesagt. Da sind wir halt immer noch dran am Arbeiten. Zurzeit, wer es mitbekommen hat, es soll ja, ich sag einfach mal, eine neue Idee zur Themenfindung soll in den nächsten Stunden herauskommen. Da warten wir zurzeit drauf und unsere Timeline auch darauf anzupassen, weil wenn wir jetzt was schreiben, müssen wir das wieder komplett neu machen, wenn wir jetzt da nicht die genauen Daten wissen. Da sind wir aber mit den Leuten, die das machen, stehen wir in Verbindung. Sonst halt jede Menge Vorbereitungsfu. Wir machen diese Einladungsschreiben, die liegen jetzt bei uns, warten aber auch da einfach auf diese Sachen. Ja, das ist erstmal das, was ich jetzt sage. Dann sind wir am Überlegen, ob wir vor Weihnachten noch dieses Einladungsschreiben rausschicken, das Größere, oder ob wir einfach vielleicht auch mal sogar zwischen den Tagen große Schreiben machen. Wir wissen es noch nicht, müssen wir gucken. Okay, vielen Dank dazu. Gibt's Fragen an Jürgen? Was meinst du mit Zusammenfassung Ergebnisse? Wir gerne, ja, frag mal. Ja, also ihr habt ja nun schon einiges ausbaldobert. Insbesondere wundere ich mich jetzt ein bisschen über das Stichwort Themenfindung. Hatte ich bisher noch gar nichts davon mitbekommen, dass es andere Themen geben soll als das, was bislang im Programm drinsteht. Und da hätte ich gerne noch ein paar mehr Informationen und die habt ihr sicherlich irgendwo dokumentiert. Nein, das ist nicht unsere Baustelle. Wir waren da auch etwas überrascht, finden aber, nachdem mit uns gesprochen wurde, das ganz gut, was man da vorhat. Ich möchte diesen Leuten aber nicht vorgreifen, weil ich auch den genauen Ablauf nicht kenne und wie sie es genau machen. Aber wie ich gesagt habe, es wird in den nächsten Stunden, ich denke Tage, auf jeden Fall was an alle Mitglieder rausgehen, so damit jeder Bescheid weiß. Und die Ergebnisse, ja, wir machen Orga. Wir machen also relativ wenig Ergebnisse. Das Ergebnis bei uns ist nur eine, dass wir einfach Leute zusammen kanalisieren, das habe ich ja das letzte Mal gesagt, alles, dass wir suchen, für alle Richtungen, die den Wahlkampf angeht, Ansprechpartner zu finden. Für den Bund, da haben wir auch schon ein paar. Und sonst können wir eigentlich von der Wahlorga für bestimmte Dinge einfach nur Empfehlungen rausgeben. Weil mehr steht uns dann eigentlich auch nicht zur Verfügung. Und das werden wir, denke ich, des Öfteren wahrnehmen. Okay. Wann ist eure nächste Wahlkampfsitzung? Die nächste öffentliche wird erst im Januar sein. Dann, die macht erst Sinn, nachdem das Schreiben an alle Landesverbände und an alle Kandidaten raus ist. Okay. Alle Klarheiten beseitigt, Thomas? Nee, beim besten Willen nicht. Also das ist eine Themenfindung, bei der sich die Kandidaten wiederfinden sollen. Das hat nichts letztendlich mit dem Programm zu tun, was wir ja logischerweise auch wieder haben sollten. Wie gesagt, ich stecke da so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich möchte da jetzt eigentlich nicht viel zu sagen, weil das sollen die Leute, die das machen möchten, sind übrigens Kandidaten bei, Listenkandidaten, die bis jetzt gewählt wurden, werden wohl auch dann, ja, ich sage einfach mal, das verstehen. Da gab es einfach ein Treffen von Leuten, die das jetzt organisieren möchten. Wir sind da genauso mehr oder minder überrascht worden, Thomas. Haben aber einfach gesagt, wir möchten gerne wissen, was da passiert und werden auch unsere Meinung dazu sagen und werden vielleicht auch zu dieser Sache einen Plan B machen. Aber ich kann dir eins sagen, es hat nichts damit zu tun, dass wir nicht mit unserem gesamten Programm in den Wahlkampf gehen. Ich würde das für mich persönlich so ein bisschen unter Kampagne einordnen. Okay, ohne da jetzt zu sehr drauf insistieren zu wollen. Wie wurden die Kandidaten informiert? Ich meine, ich bin die Nummer 3 der Landesliste Niedersachsen, damit sicher im Bundestag. Und wenn da Kandidaten sich treffen, dann hätte ich erwartet, dass eben alle gewählten Kandidaten dazukommen. Thomas, das ist, wie gesagt, das ist nicht von uns gekommen. Da müsstest du dich mit Packi auseinandersetzen. Das mache ich gerne. Okay, so, dann würde ich an dieser Stelle die Diskussion jetzt zu dem Thema soweit beenden, es sei denn, es wäre jetzt noch was sehr Dringendes, was irgendjemand wissen möchte. Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Gehen wir zu den PolGEF-Berichten. Christos ist momentan mal wieder in Piratendingen unterwegs und kann heute nicht teilnehmen. Alex ist noch in seiner Ratssitzung, ebenso übrigens wie Masch, von dem habe ich das gerade eben per Twitter bekommen, sodass also diese drei entschuldigt sind. Dann sind wir jetzt bei Baden-Württemberg. Ich sehe einen Albgeist. Der aber nicht mit mir sprechen möchte. Okay, ich lese es einfach vor, oder Michi, bist du da? Nee, den kann ich auch nicht sehen. Okay, also, Der Klickmichi kann heute leider nicht kommen. Gestern ist in Stuttgart der Blogpost rausgegangen bezüglich mit aktuellem Bezug zu Stuttgart. Dank Input von René. Es wäre sehr cool, wenn andere Hochschulstädte auch eine PM schreiben würden. Die können dann die von den Baden-Württembergern oder René als Vorlage nehmen. An der Stelle Thomas, eventuell Hannover. Man kann ja mal gucken. Und die Baden-Württemberger überlegen halt noch, ob sie einen Flyer machen. Und dann müsste man halt sehen, dass möglichst viele Städte das dann auch verteilen. Hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass man da eventuell eine konzertierte Aktion draus machen kann und das nächstes Mal vielleicht mal einmal durchsprechen. Gut, Fragen dazu kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Von daher gehe ich übergangslos weiter zu Bayern. Wir hatten am Wochenende Landesvorstandsklausur und planen diverse Dinge. Dazu gehört erstmal eine Bayern-Marina, die wir ganz gerne einfach als Fortbildungsveranstaltung gestalten möchten, auch für die Kandidaten in Bayern. Mit tatsächlich, wir werfen uns mal ins Programm und lernen mal so ein bisschen was davon auswendig, ein bisschen Rhetoriktraining, ein bisschen Podiumsdiskussionstraining, solche Geschichten. Dann haben wir uns überlegt, dass eine Digitalkonferenz eine ganz ausgezeichnete Idee wäre, um einfach an der Stelle mal wieder einen Stand herzukriegen. Ebenso wie beispielsweise auch eine Bildungskonferenz. Und ansonsten planen wir auch noch ein Sommerfest. Ja, jetzt schon. Wir wünschen uns, dass es möglichst bald wieder warm wird. Habt ihr Fragen? Wenn es um die Bildungskonferenz geht, wäre ich gerne mit im Boot. Ach, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, Michael. Klar, kommst mit rein. Okay, wenn das alles war, gehen wir jetzt weiter zu Berlin und dem guten Franz Josef, der ja schon da ist. Franz Josef, schieß los. Hallo, könnt ihr mich hören? Aber ja. Prima, also wir hatten zunächst unsere Aufstellungsversammlung nochmal umgelegt. Das ist vielleicht die gute Nachricht, um da eine Kollision mit dem Bundesparteitag Ende März zu vermeiden. Liegt die jetzt auf dem 4. und 5. Februar 2016, also auch deutlich früher. Das heißt, Aufstellungsversammlung und wahrscheinlich auch parallel dazu zur Programmarbeit, Wahlprogrammarbeit, eine Landesmitglieder, also Landesparteitag 17.1. Danke auf jeden Fall hier auch an Michi, der jetzt nicht da ist, und René für diese Initiative zur VG Board. Ich denke, das ist wirklich toll. Die haben das auch toll gemacht in Stuttgart. Ich habe das vorgestern gesehen, die Arbeit an der PM. Hab leider jetzt noch nichts beisteuern können, war aber auch gar nicht nötig, weil in Stuttgart eben jetzt am 12.12. die ersten Inhalte von Unis, die dem Vertrag nicht beigetreten sind, offline gegangen sind. Das passiert in Berlin am 31.12., und da sind wir auf jeden Fall dabei. Und ich denke, das wäre wirklich wichtig, dass das möglichst viele Bundesländer tun, dass quasi im Zuge, wenn die Universitäten offline ihre digitalen Lehrinhalte offline stellen, also die PDFs, bei uns werden einfach alle PDFs, die von der Uni irgendwo angeboten werden, auf der Uni-eigenen Content-Management-Plattform einfach mal offline gesetzt, selbst wenn das Übungsblätter sind. Die muss ich dann im Nachgang manuell wieder einschalten, wenn die urheberrechtlich sauber sind, sozusagen in Anführungszeichen. Und in dem Zuge sollten wir kurz vor dem Termin und kurz nach dem Termin, wo das passiert, das ist wahrscheinlich in vielen Ländern der 31.12. oder früher, Pressemitteilungen rausgeben und vielleicht auch, ich überlege in Berlin zum Beispiel sowas zu machen wie so eine Art Unterstützung für betroffene Studierende, deren Lehrinhalte jetzt verschwunden sind oder irgend sowas. Und ich denke, das wird noch hochkochen, höher als es jetzt ist. Das sollten wir auf jeden Fall mitmachen. Okay, vielen Dank. Jo, gibt's Fragen an FJ? Ich sehe gerade, nein, also an FJ nicht, aber ich sehe gerade, dass Niedersachsens Universitäten sich komplett gegen diesen Vertrag ausgesprochen haben und ihm nicht beitreten werden. Ja, genau, das ist auch in Berlin der Fall. Alle Unis haben sich dagegen ausgesprochen. Und auch genau dann müssen die PDFs ja online, offline genommen werden. Ne? Also genau dann muss man quasi rausgehen, um zu verhindern, dass ab dem 1. Januar eine illegale Nutzung stattfindet, in Anführungszeichen, wenn man dem Vertrag nicht beigetreten ist. Wenn man dem Vertrag beigetreten wäre, ich weiß gar nicht genau, ob irgendwelche Bundesländer überhaupt beigetreten sind. Also Berlin, wie gesagt, alle Unis auch nicht. Wenn jemand weiß, in welchen Bundesländern die Unis den Vertrag unterschrieben haben, wäre ich da selber interessiert, sonst muss ich auch erst noch recherchieren. Okay. Weitere Fragen, Input zu dem Thema? Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter nach Bremen. Bremen ist entschuldigt. Und jetzt sind wir bei Hamburg. Hallo Thomas, herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Ja, moin moin und vielen Dank. Ja, viel Neues gibt's von uns nicht. Wie gesagt, wir haben am Wochenende Landesparteitag gehabt, haben den Landesvorstand einmal durchgetauscht. Zwei neue Beisitzer und eben, wie angedeutet, das erste Mal einen politischen Geschäftsführer in Hamburg. Ansonsten gibt es tatsächlich nichts Neues. Wir werden wohl die Aufstellungsversammlung für die Landesliste etwas vorziehen. Wir hatten die eigentlich erst so Ende Februar geplant. Wir aber wohl Unterschriften sammeln müssen, werden wir das jetzt vermutlich Anfang Januar machen. Okay, vielen Dank. Gibt's Fragen an Thomas? Das hört sich nicht so an. Ich streue jetzt mal ein bisschen Asche auf mein Haupt, denn ich habe Brandenburg übersehen. Da hat, wenn ich das richtig sehe, Thomas Gaul was reingeschrieben, nämlich, dass die AV'en zur Bundestagswahl am 14., 15., 1.7. in Potsdam sein werden, und zwar sowohl direkt als auch Liste. Gibt es da noch zusätzliche Dinge zu sagen oder zu fragen? Thomas ist ja da. Auch das hört sich nicht so an. Dann sind wir jetzt in Hessen. Michael. Ja, es gibt nicht viel zu erzählen. Wir haben im Moment Verwaltungsfu und wir arbeiten gerade auf den LPT hin, der jetzt am kommenden Wochenende ist, wo wir auch den Vorstand neu wählen. Aus dem Grund wird das jetzt erstmal meine letzte Sitzung sein. Ich weiß nicht, ob ich gewählt werde. Ansonsten bleibe ich als Themenbeauftragter natürlich hier immer wieder dem Forum hier halten. Aber wie gesagt, ansonsten gibt es in Hessen nichts Neues. Okay, vielen Dank. Gut, dann sind wir jetzt bei Mecklenburg-Vorpommern. Ist jemand da, der was erzählen möchte? Dem ist nicht so. Und zack, sind wir in Niedersachsen. Thomas. Ja, auch nicht viel zu sagen. Wir haben ja hier die Idee von Inavigo aufgenommen und Briefe an unsere stimmberechtigten Mitglieder rausgeschickt, zumindest die ersten 420. Jetzt brauchen wir erstmal einen neuen Drucker, weil der nimmt keine Druckaufträge mehr an und schaltet sich nach einer Minute ab. Ich glaube, das ist nicht mehr reparabel. Aber ansonsten gibt es keine besonderen Vorkommnisse. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Thomas? Das hört sich jetzt nicht so an. Ja, Manfred ist immer noch in der Sitzung. Dann gehen wir weiter zu Jürgen. Ja, ich hier ganz klar, seit letzter Woche auch nichts Neues. Was wir machen, ist zurzeit der Listenkandidatenflyer schreitet hoffentlich voran. Wie immer, es hapert am Design. Wir haben uns, glaube ich, so halb dazu entschlossen, das Design vom Bundestagswahlen 2013 zu nehmen. Das werde ich da mal mit einem Designer bei uns oder einem, der bei uns erst ein bisschen kann, besprechen, ob das so geht. Ganz kurz, Thomas, bevor du das, was ich oben zur Wahlkampforga gesagt habe, mit der es sollen noch keine Themen da jetzt gefunden werden, sondern es wird es soll so wie so eine Ausschreibung, ein Spiel, ein Wettbewerb geben, wie Themen gefunden werden. Und das ist einfach nur in einer kleineren Gruppe besprochen worden und bei dieser Gruppe waren auch Kandidaten. So, damit Bescheid war. Und das Wie das geschieht, da werden alle Piraten, so wie ich das bis jetzt mitgekriegt habe, dran beteiligt. Nur, dass das jetzt, es wird nicht von einer kleinen Gruppe Themen gefunden. Nee, so hatte ich das auch nicht verstanden. Und ich finde es interessant, wie viel Zeit man noch zu glauben scheint. Aber Paki, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, ist Paki da. Hi zusammen. Hallo. Moin, Paki. Ich kann, war ja Zufall, dass ich ausgerechnet in dem Moment reingekommen bin. Wenn ihr dazu was hören wollt, kann ich euch gerne was dazu erzählen. Ja, gerne. Du kennst ja meine Räusperer. Ich spring mal gerade nach oben zur Wahlkampforga. Gut, Moment, ich muss mal eben... Browserfenster spinnt. Ja, also ich lasse mich ja gerne beraten. Ich bin ja nicht beratungsresistent und ich habe mir ein paar Leute zusammengesucht aus den unterschiedlichen Bereichen, um aus den Themen, die wir mit dem UFO letztendlich so gefunden haben, noch ein bisschen weiterzuentwickeln und zu gucken, worauf wir uns im Wahlkampf eigentlich konzentrieren. Dazu habe ich unter anderem eingeladen den Sebulino, den Sebastian Alscher und den Martin Schütz, die eine sehr umfangreiche Studie entwickelt haben. Eine sogenannte Milieustudie, auch ein anderes Wort für Zielgruppenanalyse, allerdings etwas breiter gefächert. Und die haben sich auch die Mühe gemacht, diese Themenbereiche dann mit diesen Milieugruppen abzugleichen. Darüber hat der Martin Schütz aus Hamburg einen Vortrag gehalten, der sehr interessant war. Dann hat Sebastian noch einen Vortrag gehalten zum Thema Framing, also wie man Begriffe neu besetzen kann, beziehungsweise auch alte Begriffe umbesetzen kann. Und dann sind wir relativ schnell in eine Diskussion gegangen. Dabei war der Christos, der Carsten Davorsch, die Coco aus Braunschweig, der Uwe Stein, der René Pickard, wie gesagt, Sebastian und Martin, der Dietmar aus Bayern. Also wie ihr seht, irgendwie so eine gemischte Runde aus allen möglichen Bereichen. Also Landesvorstand, Bundesvorstand, Kandidaten, Fraktionen und so weiter. Und jetzt neben der Weiterentwicklung von den Themen, wo wir auch schon teilweise Ansatzpunkte gefunden haben, die aber noch nicht spruchreif sind, haben wir uns auch überlegt, dass wir bis zum 14.01. einen Wettbewerb ausschreiben. Dieser Wettbewerb geht am 16. los, also jetzt Freitag. Das wird eine Mail geben an alle Mitglieder, die sich dafür angemeldet haben, mit der Bitte darum, sich Gedanken darüber zu machen und Vorschläge einzureichen, mit welchen Storylines wir unsere Themen den Bürgern erklären können. Wer weiß, was Storylines ist, muss das gar nicht groß nachgucken. Es geht letztendlich darum, kleine Geschichten zu finden, die einzelne Themen umreißen und die für uns in irgendeiner Form einen Benefit haben. Also, kleines Beispiel. Wo habe ich's? Bum, bum, bum, bum, bum. Ah, genau. Also, zum Beispiel die Frage, was meinst du eigentlich mit freiem Internet? Was heißt das frei eigentlich? Und dann halt die Zusatzfrage, willst du kostenloses Internet? Willst du Beschränkungen in der Nutzung haben? Oder willst du keine Zensur haben? Und die Antwort ist dann, letztendlich kann sich jeder vorstellen, komplett frei. Das ist jetzt nicht das super Beispiel, aber es beschreibt eigentlich ganz gut, worauf es hinausläuft, dass man eben in gewisse Richtungen fragt, um dann eine Lösung zu bekommen. Es wird auch Beispiele geben bei diesem Wettbewerb und eine Zeichenbegrenzung für den Titel und die Story selber. Es wird verschiedene Kategorien geben aus dem Wahlprogramm von 2013. Der René bereitet gerade ein Video vor, was das Ganze auch nochmal erklärt. Und das geht halt alles gemeinsam dann am Freitag letztendlich durchs Netz. So, und dann haben wir Zeit bis zum 14.01. Dann gibt es eine Lime-Survey vom 16. bis zum 26., um die nochmal zu bewerten. Und auf der Marina präsentieren wir dann so die geilsten Sachen. Okay, vielen Dank. Gibt es dazu Fragen an Paki? Das hört sich jetzt nicht so an. Dann gehe ich jetzt mal weiter und mache mal kurz einen Sammelaufruf für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Jemand da zum Berichten? Das hört sich jetzt nicht so an. Dann tun die Dinge. Und schon sind wir bei den Themenbeauftragten. Gernot scheint heute nicht da zu sein, aber ich habe Wolf Dietrich gesehen. Wolf, erzähl. Es gibt nichts zu erzählen und ich will mich ja zum Jahresende verabschieden. Was ich persönlich ausgesprochen traurig finde, aber da kann man halt nichts machen. Okay. Gut, also du hast jetzt im Moment nichts Neues. Gibt es ansonsten irgendwie was, worauf wir achten sollten? Meines Erachtens ist das Thema Gesundheit relativ wichtig. Die Bevölkerung gibt bei allen Umfragen Gesundheit unter den Top 5 Themen an. Allerdings sehe ich auch keine Bereitschaft mehr, irgendwo das personell zu bearbeiten. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Okay, ja. Nichtsdestoweniger, wir sollten auf jeden Fall mal gucken, dass wir da mal ein paar Mitstreiter auf jeden Fall wieder herkriegen. Ja, vielen Dank, Wolf. Habt ihr Fragen? Das hört sich nicht so an. Und zack, sind wir bei der Energiepolitik. Michael. Ja. Ich war letzten Dienstag, ja, deswegen war ich auch nicht in der Team-PGF-Sitzung, bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung hier in der Region. Teilnehmer waren ein Bundestagsabgeordneter von der SPD hier aus unserem Wahlkreis, Vertreter der Industrie- und Handelskammer und ein Vertreter der IG Metall. Das war inhaltlich jetzt eigentlich nichts Neues, war eigentlich auch so etwas wie eine Abendveranstaltung unter Genossen. Friedrich-Ebert-Stiftung ist ja SPD-nah. Was deutlich wurde durch den Bundestagsabgeordneten der SPD, dass die SPD also wohl in der Diskussion schon auch den Schwerpunkt gerne auf das Smart Metering, Smart Grid setzt. Ein Thema, ich war ja mit Patrick Breyer schon beim Projektmanagement des Enera-Projektes. Das Projekt wird jetzt starten. Die EWE als Konsortialführer hat sich 50 Millionen in Berlin abgeholt. Das ging auch ein bisschen durch die Presse. Also sie werden wahrscheinlich jetzt im Januar damit anfangen. Und wir sind ja im Netzwerk dieses Enera-Projektes. Insofern gehe ich davon aus, dass mit Patrick sicherlich über dieses Thema weitergesprochen wird. Ich denke auch, dass wir einige andere Energiewende-Themen hier in diesem Projekt mit ansprechen werden. Aber ich bin ja mit dem Projektmanagement in Kontakt. Wir gucken mal, wie sich das hier entwickelt. So, SPD scheint das ein bisschen voranzubringen. Die beste Bemerkung machte eigentlich der Vertreter der IG Metall, der Michael Heermann, den kenne ich schon von TTIP-CETA-Demonstrationen her, als er sagte, wir müssen endlich diese Energiewende viel grundsätzlicher diskutieren, weil es geht ja auch um sehr viele neue Arbeitsplätze etc. Das ging ein bisschen unter, ich weiß nicht, ob die anderen das so mitbekommen haben, aber war für mich der Anlass, am nächsten Tag mit ihm nochmal zu telefonieren und einen Vortrag zu vereinbaren. Also sofern seine Genossen einverstanden sind, werde ich im Januar zur IG Metall fahren und wirklich mal einige grundsätzliche Daten, die die Energiewende betreffen, diskutieren. Ich denke, dass man da eine Unterstützung bekommt, weil die IG Metall, die Gewerkschaften ja generell sehr daran interessiert sind, dass die Arbeitsplatzsituation in Deutschland sich nicht weiter verschärft. Und die Energiewende, wir sind ja am Ausarbeiten des Orangebuchs, die Energiewende ist eigentlich ein neues Wirtschaftswunder, was enorm viele Arbeitsplätze schaffen wird, wenn man das richtig angeht. Werden wir sicherlich auch im Wahlkampf thematisieren und ich könnte mir vorstellen, dass man da auch von Seiten der Gewerkschaften mal eine Unterstützung aufbauen kann. Aber das muss man dann mit denen besprechen im Januar, mal schauen. Ich weiß nicht, ob unseren Zuhörern jemand von der AG Wirtschaft ist, weil gerade diese Arbeitsplatzperspektive würde ich auch gern mit der AG besprechen. Gestern sollte, glaube ich, Sitzung sein. Ich habe aber niemanden gefunden. Wenn jemand da ist, wäre es nett, wenn er sich vielleicht kurz meldet, weil ich würde da mit der AG Wirtschaft gerne in der Hinsicht Kontakt aufnehmen und einige Dinge besprechen. Okay, vielen Dank. Verzeihung. Habt ihr da noch Fragen an Michael? Das hört sich nicht so an. Dann sind wir jetzt bei Datenschutz. Der Patrick ist nicht da. Ist jemand, der generell was dazu sagen möchte? Okay, dann ist Queer. Das wäre Michael Melter. Der ist heute auch nicht da. Gibt es jemanden, der was zu Queer sagen möchte? Auch nicht. So, Bildung, Forschung und Wissenschaft, da gibt's nichts Neues. In der Außen- und Sicherheitspolitik werden bitte weiterhin die Daumen gedrückt. Björn ist bei der Abschlussarbeit und Alex ist heute auch nicht da. So, Drogen- und Suchtpolitik, der bestenfalls ist wahrscheinlich wieder zwei Stockwerke weiter oben und keiner hat ihm Bescheid gesagt, dass er dran ist. Und schon sind wir beim Input der Themenbeauftragten. Hat da jemand was? Und das hört sich jetzt auch nicht wirklich so an. Ich habe vielleicht Neuigkeiten. Hallo, grüße. Ja, hallo, erzähl. Ich wollte nur sagen, von meinen Ausländerbeiratstätigkeit bin ich zurückgetreten aus Protest in Bayern wegen dieser neuen Integrationsgesetz, was die CSU und Staatsregierung umsetzen möchte. Und ich bin jetzt ganz frei für piratige Dinge. Das hieße, ich bin ein paar Mal angesprochen wegen Themenbeauftragung auf Bundesebene. Ich war das eine Amtszeit in Bayern. Und jetzt habe ich mitbekommen, dass bestimmte Menschen sind zurückgetreten, weil die andere Lasten heben müssen. Und ich wäre auf von meiner Seite auch das willig, das zu tun. Müsste ich das klären, wie ich das genau tue? Soll ich das per Antrag über die verschiedenen Stufen, so meine Kreisbezirk erst und dann Landesebene und dann auf Bundesebene, oder muss ich direkt den Vorstand fragen? Och, Paggy hat das ja wohl hoffentlich gehört, denke ich mir mal. Er ist ja im Zuhörerraum. Und ich denke mal, dass da entsprechende Ausschreibungen stattfinden werden, auf die du dich melden kannst. Paggy? Ich habe gerade nicht so ganz mitverfolgt, worum es ging. Ich habe nur meinen Namen gehört. Da ist ein potenzieller Beauftragter für Migrations- und Flüchtlingspolitik, der gerade richtig den Rücken frei hat und Dinge tun kann für diese Partei. Da meinte ich, da könnt ihr ja sicherlich eine Ausschreibung machen, und weil die ist ja sowieso fällig, weil der bisherige Beauftragte ja sich zurückgezogen hat. Ja, setz dich da bitte mit Christus in Verbindung, weil der Bereich Themenbeauftragte und innerparteiliche Arbeit, den beackert er, und da möchte ich mir jetzt nicht vorgreifen. Also, alles klar, nicht mein Beritt. Dann kenne ich meinen Ansprechpartner, danke. Gut, vielen Dank dafür. So, dann habe ich jetzt zum Top 5 aktuelle politische Lage den Hashtag Fake News. Wer möchte denn zu dem Thema was sagen? Ich habe den einfach mal so reingesetzt, weil das ja zurzeit doch die Medien hoch und runter geht. Ja, selbst gestern in ZDF-Journal, Heute-Journal, gab es einen langen Bericht, und das sind für mich relativ halbgare Sachen. Ganz interessant ist einfach, dass die etablierten Parteien, oder ich sag als etablierte soll man ja nicht sagen, die älteren gestandenen Parteien doch Riesenbammel vor dem Internet haben. Was muss man sagen? Man merkt ganz klar, dass die Holzmedien auch zu Wahlen an Macht verlieren. Und dass da jetzt ganz absurde Ideen herauskommen, das halt darin gipfelt, das hat schon in meinen Augen, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, mit dem Hate Speech angefangen, dass da irgendwelche Institutionen in die Welt gerufen werden, die einfach sagen, was ist falsch im Internet, was ist falsch, was Leute sagen. Das hat in meinen Augen mit freiem Internet nichts mehr zu tun. Und was jetzt die CDU sagt und die SPD will gemeinsamen Kampf gegen Fake News, bei Zweifel an Echtheit von Informationen, aber kein Mensch sagt, wer entscheidet, dass das Ding echt ist oder nicht echt ist. Ich denke, da können wir sehr schön unser Piratenplakat Denk selbst wieder nach vorne holen und ja, denn nur so kann man im Internet überleben und wir müssen einfach dafür sorgen. Ich meine, NRW macht mit, sie fordern flächendeckend Informatikunterricht. Ich weiß nicht, ob das Wort Informatik da ganz glücklich ist. Ich würde einfach diesen Medienkompetenzunterricht nehmen, weil Informatik für viele doch technisch ist. Und hier geht es ja nicht nur um technische Sachen, auch wenn es ganz gut ist, wenn man mal weiß, wie ein Algorithmus funktioniert oder warum eigentlich irgendwelche Social-Media-Betreiber diese Algorithmen benutzen und wie sie den aufbauen. Aber alles in allem finde ich, das ist ganz klar, bedroht das unsere Freiheit und nicht nur die Freiheit im Netz. Okay, vielen Dank. Gibt es dazu noch weitere Anmerkungen, Anregungen, eventuell Dinge, die wir tun könnten? Es gab heute im Deutschlandfunk zwei interessante Interviews. Einmal mit Neumann vom Chaos Computer Club zu dem Thema und später einen Kommunikationswissenschaftler, ich kann mal gucken, ob ich die Links finde. Ich hoffe, Sie haben die Interviews auch schriftlich ausgearbeitet. Das war schon ganz spannend. Und die haben das insgesamt auch mal etwas relativiert, weil diese Situation gibt es schon sehr lange. Das hat man schon zur Französischen Revolution gemacht. Und früher hieß das psychologische Kriegsführung. Und war mal ganz interessant, so zu hören, was Chaos Computer Club und die Wissenschaft eigentlich zu dem Thema sagt. Okay. Hast du noch weitere? Nee. Okay, weitere Anmerkungen dazu? Ja, wie unausgegoren das Ganze ist, hat heute ein netter kleiner Tweet gezeigt, den ich zufälligerweise gesehen habe, wo einfach mal jemand ein Zeitschriftenregal mit den ganzen bunten Blättern, Goldenen Blatt, Neue Post, Schlag mich tot, fotografiert hat und gesagt hat, die darf es ja dann wohl bald auch nicht mehr geben. Also ich sehe das Ganze jetzt so als mal wieder eine der gehypten Punkte, die kurzzeitig, genauso wie Hate Speech, die mediale Aufmerksamkeit haben und wahrscheinlich genauso schnell, weil nämlich überhaupt nichts Praktikables dabei rauskommen kann, wieder verschwunden sein werden, wie sie gekommen sind. Das war auch so der... Entschuldigung, das war auch der Tenor der Interviews. Der Notebook, an dem ich hier jetzt mich zugeschaltet habe, der ist so langsam. Ich werde die Links dann später nachtragen im Pad. Okay, danke schön. Dann habe ich jetzt am Saalmikro den Thomas Gaul. Ja, auch nur meine 3 Cent oder 2 Cent dazu. Also ich würde mal sagen, das ist eins der berühmten Themen, die uns mit einem schönen Stückchen überall zugeworfen werden. Es lenkt von wunderbaren anderen Dingen ab, die wirklich wichtiger sind. Hier ist irgendwo etwas, was standardgemäß regelmäßig passiert, mit vielen, vielen Varianten mal wieder durch die Presse getrieben worden. Finde ich wunderbar, hilft aber einer echten Politik nicht weiter. Wir sollten uns nicht darauf beschränken, das kann man gerne als Randthema mal mit bedienen, so mal eben nebenbei. Aber ansonsten ist das kein echtes politisches Thema, meine Meinung. Das Problem ist nur, wie zum Beispiel bei Hate Speech, dass es schon Institutionen gibt, die vom deutschen Staat bezahlt werden, dafür, dass sie das machen. Und wenn da Gesetze bei rauskommen, dann denke ich, ist es kein Randthema. Ja, also damit beschäftigen sollte man sich bestimmt. Okay, weitere Anmerkungen dazu? Gut, dann gehe ich jetzt mal weiter zu den Informationen. Thomas, dein Werbeblock. Oh Gott, ich habe davon gleich zwei. Also nicht vergessen, übermorgen, das ist ein Donnerstag, findet regelmäßig mal wieder am 15. eines jeden Monats die sogenannte virtuelle Marina, Marina Mumble, statt. Darf also gerne dabei kommen. Eingeladen sind natürlich Bundesvorstände, Landesvorstände. zahlreiche Teilnehmer hat Astrid schon brav reingeschrieben. Da können wir auch gerne mal die anderen Themen besprechen, die wir sonst nicht so kommen, weil da fällt das Berichtswesen nach Möglichkeit komplett hinten runter. Aber da können wir uns mal auf andere Themen besprechen. Da können wir auch mal Sachen besprechen, die vielleicht kritisch sind, die uns, die, wo wir woanders eigentlich nicht die Gelegenheit für haben, wo wir es einfach mal machen können. Ich würde mich freuen, wenn da viele, viele Teilnehmer auftauchen. Ja, und der nächste Block ist ja auch gleich von dir, ne? Ja, das ist richtig. Wir hatten vergangenen am 6. war freundlicherweise Nikolaustag, hat aber leider niemand was in unsere Schuhe reingelegt aus der Partei. Die erste Sitzung der sogenannten IU19, wir haben also das Kürzel einfach genommen, weil das kurz und knackig ist. Und zwar ging es eigentlich um das Themensitzungstreffen der Beauftragten für die Europawahlen. Und da haben wir derzeit ja zwei von, die schon vom vergangenen Bundesvorstand beauftragt worden sind. Das ist einmal der Alexander Spieß aus Berlin und der Adam Wolf aus Niedersachsen. Wir haben uns also quasi endlich mal konstituiert, wie man das sagt, auch als Team. Dürfen natürlich alle anderen gerne auch mit teilnehmen. Man hat sich so ein bisschen unterworfen der Geschäftsordnung der internationalen Koordination, aber das sind irgendwo diese normalen Regularien, die wir alle gerne mal haben. Aber trotzdem, Teammitarbeiter sind gerne gesehen. Wir dürfen nicht vergessen, die EU-Wahlen sind natürlich auch erst um die Ecke. So 19 ist ja fast morgen. Wissen wir alle, wer was Wahlen schon mal zu tun hatte. Deswegen macht gerne mit. Und was wir dringend brauchen, wäre natürlich die nächsten, die Ansprechpartner aus den Ländern. Aber da wird es bestimmt auch nochmal einen kleinen Rundbrief geben. Gucken wir einfach mal. Und die nächste Sitzung ist 24.01.2017, wo wir einen schönen Turnus beschlossen haben. Jeden vierten Dienstag im Monat um 22 Uhr, weil da haben wir festgestellt, gibt es keine weiteren Sitzungen. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Wohl nicht. Und dann habe ich hier noch von Michael Berndt Wahl in den Niederlanden drinstehen. Ja, wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen. Und zwar hatte Fredo Mazzaro das erwähnt. Thomas, ich habe dir auch schon eine Mail geschickt, aber wir können es vielleicht kurz mal andenken. Am 15. März sind Wahlen, Parlamentswahlen in den Niederlanden und die Info von Fredo war, dass ein, zwei Piraten wohl Chance haben, ins Parlament zu kommen in den Niederlanden. Das müsste man aber jetzt nochmal hinterfragen. Und wer die Wahl in Island verfolgt hat, der hat, also den Abend verfolgt hat, der hat mitbekommen, dass aus den Niederlanden mehrfach zugeschaltet wurde. Die sind da ganz aktiv. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch so einen internationalen Abend machen zu ihrer Parlamentswahl. Die scheint am 15. März zu sein, ein Mittwoch, also in der Woche. Und ich denke, dass wir hier aus Ostfriesland gerne rüberfahren, vielleicht andere auch, vielleicht auch Spitzenkandidaten, wäre auch eine Gelegenheit, sich dort mal zu treffen. Also wir sollten drüber nachdenken, ob nicht doch einige, die auch nicht so weit weg wohnen, nicht den Abstecher dann nach Den Haag machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob schon was geplant ist und das war jetzt auch so die Frage an Thomas, internationale Koordination. Wisst ihr da schon etwas? Seid ihr in Kontakt mit den Piraten oder mit der Piratin in den Niederlanden, die ja anscheinend Chancen hat? Wir direkt nicht, Paki ist da in Kontakt mit, deswegen nächste Sitzung, die wir gleich haben, ist internationale Koordination. Ich werde das Thema mit reinnehmen und da auch gerne noch ein bisschen mehr besprechen, weil uns da momentan auch aktuell, sag ich mal, die 1:1 Informationen fehlen. Die sind halt, du weißt, wie das ist, sehr beschäftigt. Jo, Paki ist auch nach oben gehüpft. Ich nehme an, er möchte was sagen. Ja. Ja, ich bin mit den niederländischen Piraten in Kontakt, insbesondere mit Angela auch. Wenn ihr da Kontakte noch braucht, kann ich euch gern versorgen. Eine Info, die ich noch gerne weitergebe. Warte mal, muss ich eben das Push-to-Talk wegmachen, oder sonst mache ich hier Hunds. Und zwar gibt's am 17. Dezember in Amsterdam ein Treffen mit deutschen Piraten aus Kleve. Das ist der Tim Reuter aus der Klever Piratenfraktion, der die Amsterdamer Piraten besucht. Da finden also auch schon rege Kontakte statt. Und ich weiß auch, dass die Aachener Piraten Kontakte zu den Niederländern haben. Ich hatte auch mit Angela gesprochen, dass wir das so ein bisschen koordinieren wollen, weil wir natürlich auch im Saarland und in NRW Landtagswahlen haben und auch in Schleswig-Holstein, dass man da so eine Art Bettenbörse und auch Fahrerbörse macht und Austausch von Know-how. Das ist alles aber noch nicht aufgeschrieben, nicht weiterentwickelt. Wenn du da Lust hast, Michael, dann lass uns da nochmal vielleicht in Ruhe zusammensetzen, vielleicht auch in der IK-Sitzung, in der internationalen Koordination, weil da sitzen immer auch Leute, die sehr viel Erfahrung im internationalen Bereich haben. Ja, aber mein Interesse ist in erster Linie zu wissen, wann sich wer dort wo trifft, damit wir da auch hinfahren können und eine Adresse haben. Und ansonsten mache ich da gerne Werbung, dass möglichst viele auch dann da hinkommen. Michael, machen wir gerne bei dem Fahrt. Ich wollte gerade sagen, dass die Infos, wo sich wer wann trifft, ist eigentlich nur ein kurzer Anstupser und dann schicken die mir die Sachen rüber. Ich vermute aber mal, dass da jetzt auch nicht viel weiter als Januar, Februar organisiert ist, weil die natürlich auch nur kleine Ressourcen haben. Michael, komm am besten nochmal mit rüber in die IK, geht um 21 spätestens CT los. Ja, mache ich gerne. Heute ist keine AG Energiepolitik-Sitzung. Zur Info, die haben eine Kampagnenseite, die sehr umfangreich ist. Ja, die kenne ich, da habe ich aber bisher keinen Hinweis gefunden. Okay, vielen Dank. Kurzer Einwurf. Auf unter Kalender beziehungsweise Agenda. Warte, ich poste den Link nochmal kurz rein. Da findest du die bundesweiten Termine. Okay, dankeschön. So, gibt es noch weitere Informationen, Input dergleichen? Das hört sich nicht so an. Dann bleibt mir nur noch der Hinweis auf die Koordinatorenkonferenz, die sich selbstverständlich auch regelmäßig trifft und unter koordinatorenkonferenz.de dann auch im Internet vertreten ist. Noch eine Frage an Paki. Hier unten steht noch zum Thema Presse und Social Media, die Kontaktkanäle etc. Ist das so noch korrekt oder muss das angepasst werden? Gibst du mir eben den Padlink? Ich hatte noch eine andere Sache, die ich kurz ansprechen wollte. Ah, warte, Team Polgef war das, ne? Steht im Mumble-Chat. Finde ich gerade auch noch selber. Team-polgf.piratenpad.de Steht jetzt auch im Mumble-Chat. Ja, mein Browser... Danke. Mein Browser macht hier gerade Zicken. Der lädt noch. Letzte Zeile, oder wo ist das? 225 folgende. Also diese Mailinglisten kommen eigentlich alle weg. Was wichtig ist, ich brauche die Ansprechpartner für Presse und Social Media in den Landesverbänden. Ich habe zum Teil schon eins vor uns angesprochen, deswegen habe auch schon einige Leute eingeladen. Werde das auch weiterhin tun, aber sollten hier Leute sein, die mir das noch nicht weitergegeben haben, gerne unten reinschreiben, dann trage ich das noch nach und kontaktiere euch. Jo. Schreibt okay, die Dateien gerade aus. Ja, ich habe den Sascha am Saalmikro. Sprich. Desur. Du müsstest dich entstummen, dann hören wir dich auch. Okay. Oh, der ist rausgeflogen. Ja. Ich treffe den eh gleich. Vielleicht kann ich ihm ja weiterhelfen. Ja, und im Zweifelsfall, wenn es eine Info für uns war, einfach nochmal nachträglich mit ins Pad tun. So, ja, dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern, bei den Zuhörern. bei Thomas auch für den Input. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und schließe die Sitzung um exakt 21 Uhr. Punktlandung. Tschüss.